Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute mal wieder ausschließlich nur im Radio hier auf 1Live, in 1Live. Ja, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann rasch ans Telefon. Kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111. Kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben heute kein festes Thema. Ihr könnt euch also bei mir melden zu jedem Thema, das ihr gerne besprechen wollt, mit mir besprechen wollt. Hanna ist die erste, 63 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Abend oder guten Morgen. Ja, Hanna, ich grüße dich herzlich. Was ist dein Thema? Ja, ungewohnte Geräusche im Haus. Ich sag mal Klopfgeist, Poltergeist und sowas. Vor 4 Jahren hätte ich noch darüber gelacht, aber heute nicht mehr. Haben wir schon mal miteinander geredet? Nein. Nee, weil ich vor einiger Zeit ein paar Mal solche Themen hier hatte. Ja, und aufgrund dessen habe ich auch überlegt, soll ich nicht. Ja. Ich habe mich zuerst nicht getraut, aber dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach. Ist ja halt so schlimm. Also bis vor 4 Jahren hättest du gedacht, ist alles Humbug. Ja, und zwar mein Mann auch, der ist vor 4 Jahren gestorben. Ja. Und wir haben beide an so etwas nicht geglaubt, haben uns immer überlegt, wenn sowas im Fernsehen ist, wie machen die das? Mhm. So, ne? Keinen Gedanke daran am Glauben. Und ich weiß auch nicht, ob ich heute überzeugt daran glaube, aber es ist einfach da. Was ist denn da? Also es hat angefangen, das erste große Geräusch war, als wenn wir haben ein Haus und im Keller ist eine Leiste an der Wand, da hängen Gartengeräte dran. Mhm. Und das hörte sich so an, als wenn die Leiste mit den Gartengeräten runterfällt, also ein ganz, ganz lautes Poltern. Ich war nicht alleine im Haus. Mein Neffe war dabei, der rannte runter und es war nichts. Beide habt ihr es gehört? Wir haben es beide gehört. Ist immer wichtig, ne? Wichtig festzuhalten. Ja, wir haben es beide gehört. Mhm. Darum sage ich das auch, will ich mal sagen, zuerst. Ja. Und er ist runtergerast wie so ein Irrer und ich hörte nichts. Und ich habe dann ein paar Mal gefragt, ist da was? Und ich bin nicht gleich runtergegangen. Ich bin hinterher hingegangen, runtergegangen. Mhm. Das heißt runtergerutscht, weil ich bin Rollstuhlfahrerin. Mhm. Und habe dann geguckt, in alle Räume bin ich reingefahren. Nein, es war nichts. Das war alles so wie vorher auch. Zu welcher Tageszeit war das? Am Nachmittag. Am Nachmittag. Ja. Und dann war einmal ein Geräusch. Hinten haben wir eine Terrassentüre und das ist eine Holztüre gewesen. Bei feuchtem Wetter quillt das Holz ein bisschen auf und die Türe klemmt. Mhm. Wenn man dann raus und rein will, muss man so ein bisschen ruckeln, was dann ganz laut, ein ganz lautes Geräusch gibt. Ich war hier oben, wo ich auch jetzt bin, im Schlafzimmer und wir haben eine Katze, das heißt, ich habe jetzt eine Katze, die lag auf dem Bett von meinem Mann, springt auf und rennt in die Diele bis an die Treppe und guckt runter zum Wohnzimmer. Mhm. Das fand ich mal schon mal ganz eigenartig. Mhm. Dann war ein Geräusch, abends um 22:30, steckt jemand den Schlüssel in die Haustüre und schließt zweimal um. So hört es sich an. Ja, ganz genau. Aber war keiner da? Nein, ich habe einen Film geguckt und das war auch nicht meine Fantasie. Ich war unten, ich habe einen Film geguckt. Also interessant ist ja, Hanna, finde ich, dass das immer wieder verschiedene Geräusche sind. Ne? Ja, man hört. Es ist aber auch ein Geräusch, was konstant über Monate, ich sage jetzt über Jahre, immer da ist und da war und auch noch da ist. Nämlich? Ein Klopfgeräusch, das ist hier im Schlafzimmer, das kommt, ich habe hier eine Hängeschränke, die so angebracht sind, dass ich vom Rollstuhl aus gut daran kann. Unten drunter ist nichts, Wand, Teppichboden, oben drüber ist auch nichts. Mhm. Das ist an einer Wand nach innen bis zum Innen hin des Hauses, also ist keine Heizung, es läuft kein Wasserrohr, gar nichts in diesem Bereich. Du hast alles schon überlegt und alle Möglichkeiten ausgeschlossen, die eventuell in Frage kämen. Ich konnte an so etwas ja nicht glauben. Wie hört sich dieses Geräusch denn an? Als wenn jemand mit einem Stock gegen einen Metalleimer schlägt, gegen einen Blecheimer schlägt. Ist das ein lautes Geräusch? Ja, ich sag mal ein ziemlich lautes Geräusch. Das hast du bisher aber immer nur alleine gehört. Ja. Und ich habe dann immer gedacht, mein Bruder, der wird irgendwann mal gucken, da muss doch irgendwo was sein, was gemacht werden kann, damit das endlich mal aufhört. Denn es Am Anfang hat es mich nur aufgeregt und nachher war es dann ein bisschen unheimlich. Ich könnte mir vorstellen, dass viele sagen, ach, die Hanna, die bildet sich das nur ein. Hast du vielleicht mal versucht, diese Geräusche aufzunehmen? Jawohl, das habe ich. Und aufgrund dessen, dass du neulich die eine Frau angesprochen hast und das gesagt hast, habe ich mir überlegt, wie schwierig das ist, so etwas aufzunehmen, weil man weiß ja nicht, wo passiert es und wann passiert es. Hast du es gemacht? Ja. Hast du es zufällig da? Ja, genau. Ehrlich? Kannst du das nicht vorspielen? Sonst hätte ich ja nicht angerufen. Ja, weiß ich ja nicht. Weiß ich ja, ja nicht. Moment mal. Ja. Dann nimm mal zu. Also es ist ein Geräusch, das hört sich an, als wenn jemand mit einem Stock gegen einen leeren Blecheimer klopft. Na, lass es uns mal hören. So, und jetzt kommt erst ein kleiner Knacks, das ist das Einschalten des Gerätes. Ist klar. Hanna, das hört sich eher an wie eine Nähmaschine oder eine Eisenbahn für mich. Ja, dazu möchte ich jetzt was sagen. Also ich habe mehrere Bänder davon, ja. Und ich habe das Geräusch auch in unterschiedlicher Lautstärke, weil ich nicht wusste, wo stelle ich das Gerät hin. Ich habe es zuerst auf den Schrank gestellt, da war es ganz leise, bis ich das nachdem auf die Erde gestellt habe und dann war das eben halt lauter. Mhm. Aber dieses Begleitgeräusch, was da ist, das habe ich nie gehört. Also noch was Mysteriöses. Man hört auf dem Turm etwas, was man sonst so gar nicht hört. Ja, also das habe ich nicht gehört. Ich glaube dir das, wenn man das auch jetzt nicht so richtig identifizieren konnte. Wenn das so viele Jahre geht, hast du da Angst? Beängstigt dich das? Ich habe, sag ich mal, nachdem wir dieses Geräusch nicht ausschalten konnten, habe ich, will ich mal sagen, ja, man hat mir alles Mögliche gesagt, was das sein könnte. Unter anderem eben halt auch, dass das mein verstorbener Mann sein könnte. Glaubst du das? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht Ja sagen, kann ich auch Nein sagen. Hast du Angst vor dem Geräusch? Jetzt nicht mehr. Das heißt, du hast dich arrangiert damit? Ja, und zwar, ich mache Folgendes. Ich spreche damit. Du sprichst mit dem Geräusch? Nein, ich spreche mit meinem Mann. Ach so. So, ich habe zum Beispiel, das ist auch, sage ich mal, so was ganz Witziges, wenn es nicht so blöd wäre, müsste ich, oder wenn es nicht so wäre, wie es jetzt ist, müsste ich selber lachen und sagen, du spinnst ja. Es ist so, ich habe, das Geräusch war über Jahre oder über, ja mindestens anderthalb Jahre, immer nur nachts zwischen 2 und 3. Und ich habe das ja auch nur gehört, weil ich dann immer diese Sendung gucke. Mhm. So am Anfang, ich konnte nicht schlafen, ja, und dann irgendwann war dieses Geräusch da und ging nicht weg. Da mein Bruder das jetzt auch nicht wegmachen konnte, habe ich dann angefangen, weil man mir sagte, das ist dein Mann, habe ich dann, weil ich auf dem Friedhof war, einmal so zu ihm gesagt, sag mal, wenn du das dann wirklich bist, das ist immer die Voraussetzung, die ich auch heute noch sage, eben, na, das ist auch so der Zweifel in mir, so ganz richtig kann ich es nicht glauben. Warum klopfst du immer nur zwischen 2 und 3? Klopf doch mal früher, ich gehe ja nicht immer so spät. Jetzt lass mich mal raten, es klopft jetzt auch früher. Und an dem Abend hat es um 11 geklopft. Das ist ja wirklich verrückt. Und was das ganz Witzige daran ist, ich habe dann gesagt, ja, jetzt klopfst du um 11, aber ich möchte heute Domian gucken, da ist ein Thema, was mich interessiert. Und ich gehe vor 2 Uhr nicht ins Bett und ich war 5 Minuten im Bett und da hörte ich das Geräusch nochmal. Aber das macht einem das ein bisschen weniger mysteriös, ne? Es bringt einem das Ganze etwas näher. Ja, es war zum Beispiel einmal was, da weiß ich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich habe einen kleinen Laptop hier stehen, aber ich hatte vorher einen anderen, der hatte keinen Lautsprecher. Ja. Und irgendwann habe ich Fernsehen hier oben geguckt und dann war eine ganz verzerrte Stimme wie ein schlecht eingestellter Radiosender. Dann habe ich gedacht, Sie müssen doch hören, dass da eine Tonstörung ist. Das hat mich dann derart gestört, den Sender abgeschaltet habe und auf dem anderen Sender war diese Tonstörung auch. Mhm. Und da das Gerät aber neu ist, habe ich gedacht, was kaputt? So, weiß ich nicht. Habe das Fernsehen ausgemacht und dann kam dieses Geräusch aus dem Laptop. Mhm. Dann habe ich meinen Neffen gefragt, sag mal, kann das möglich sein, dass da so Geräusche rauskommen? Nee, ich sagte, da ist doch gar kein Lautsprecher drin. Also ich merke schon, ein Haus voller Mysterien. Oh, und das Geräusch, das war nicht jeden Abend, das war auch nicht jeden Nachmittag, wenn ich mal da dran gesessen habe. Mhm. Aber es war ständig da, wenn ich da dran war. Und irgendwann wurde es mir unheimlich. Und dann habe ich auf dem Friedhof zu meinem Mann gesagt, du hör mal, wenn du das ja wirklich bist, dann mach das nicht mehr, das ist mir unheimlich. Und lass mich raten, es kam nicht mehr vor. Nein. Hanna, finde ich wirklich sehr abgefallen. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Uns hören ja nun wirklich sehr viele Leute zu, obgleich wir heute nicht im Fernsehen sind, aber es hören uns auch sehr viele Leute im Radio zu. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir beenden das Gespräch. Mhm. Und ich bitte jetzt mal unsere Zuhörer, heute Nacht hier bei mir anzurufen, die vielleicht für deine Phänomene, so wie du sie gerade beschrieben hast, eine Erklärung haben, einen Vorschlag haben. Ich weiß nicht, ob ich daran glauben kann. Mal gucken, was die Leute so sagen. Oder dass wir vielleicht noch ein paar andere Geschichten uns anhören, ähnliche. Auch noch greifen wir dieses Thema einfach auf, ähnliche Geschichten. Und mal sehen, wie andere Menschen mit diesen Phänomenen umgehen. Sollen wir das mal so machen? Meinetwegen, ja. Ich gucke die Sendung eh noch. Also ich, ja. Nee, da müsste ich das Radio anmachen. Da musst du das Radio jetzt anmachen. Radio anmachen, ja. Ich danke dir auf jeden Fall für die Schilderung. Ich wollte noch ganz schnell was zu dem Band sagen. Ich habe das einmal, als das Geräusch, das hatte ich dann nicht gehört. Dann habe ich gedacht, hast du geschlafen, hast du das nicht gehört? Ja. Ich habe das Gerät nochmal hingestellt und habe ein Band, wo das Klopfen drauf war, überspielt. Und das Band ist ganz still. Da ist auch dieses Geräusch, wie man so hört, von Eisenbahn nicht drauf. Mhm, Und das Eigenartige daran ist, mein Mann ist Hobby-Eisenbahner. Also, es wird ja immer verfolgt. Es ist eine riesengroße Eisenbahn. Auf jeden Fall, dir macht es nicht mehr große Angst. Das ist das Wichtigste. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, Angst, ja und nein. Also, es ist zwiespältig. Liebe Hanna, danke für deinen Anruf. Alles Gute. Vielleicht kriegen wir noch ein paar interessante Informationen heute Nacht. Auf jeden Fall haben wir was zu lachen gehabt. Ja. Tschüss, Hanna. Wiederhören. Tschüss. 0800 5678 111. Glaubt ihr an sowas? Gestern saß ich vor dem Fernseher, übrigens gestern Abend, da lief Boulevard Bio, diese Sendung, die ich immer sehr gerne anschaue. Und da erzählte eine Frau, den Anfang habe ich leider nicht ganz mitbekommen, aber eine Frau, todernst, ganz seriös, dass sie mit Engeln kommuniziert. Sie spricht mit Engeln. Wer von euch spricht mit Engeln und wer von euch glaubt daran? Was sind überhaupt Engel? Wo sind Engel? Warum sind Engel? Also Fragen über Fragen. Wenn ihr mir ein bisschen was über Engel erzählen könnt, frage ich mir jetzt so ganz spontan hier in die tiefe nordrhein-westfälische Nacht hinein. Ruft uns ganz einfach an 0800 5678 111 oder faxt uns unter 0800 5678 110. Kevin, 22. Ja, guten Tag. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben uns schon mal unterhalten, Domian. Sag bloß. Ja, doch, wirst du dich ganz bestimmt dran erinnern. Das war auch so ein kurioses Thema. Und zwar, dass ich mal gerne gegen eine Frau ringen will. Na klar, ich erinnere mich sehr, sehr gut. Danach hatten wir eine Frau, die gerne mit dir ringen würde. Ne? Irgendwas war da. Mhm. Richtig. Es war nur alles ein bisschen weit und verzwickt und so. Und deswegen ist das nicht zustande gekommen. Und ich habe dir ja immer unterstellt, dass du da doch irgendwelche sexuellen Schweinereien im Hinterkopf hast. Ja, habe ich aber nicht. Nee, hast du immer klar gesagt, nein, hier geht's nur um den Sport und die gute Sache, ne? Richtig. Ja. So, also es war dann... Halt, nur ist es eine ganze Weile zurück, ne? Ja. Liegt das schon. Erklär den Leuten, die heute dabei sind, damals nicht dabei waren, warum du unbedingt mit einer Frau ringen willst. Sag's nicht mal. Also es ging alles von einer Fernsehreportage aus, wo halt gezeigt wurde, dass sowas auch gemischt möglich ist. Mhm. Und da saß ich vom Fernseher, wenn jetzt irgendwie andere Leute vom Fernseher sitzen, wenn sie sehen, Bungee springen und denken, boah, das muss ich auch mal machen, das möchte ich mal machen, interessiert mich einfach. Ja. Wie groß bist du eigentlich und wie schwer? Ich bin, ja gut, größenmäßig guter Durchschnitt, 1,75 und schwer 62 Kilo, das ist dann... Also ein dünnes Hemdchen. Richtig. Hm? Und du willst aber so eine dicke Frau haben, ne? Nee, gar nicht. Ach so, das kann auch eine dünne Frau sein. Ja, was heißt dünn, also sportlich... Und warum muss das jetzt gerade eine Frau sein? Du kannst auch mit einem Mann ringen. Ja, aber es reizt mich eben nicht so. Warum nicht? Nee, eigentlich gar nicht. Erstens, weil ich erstmal denke, da hätte ich nicht so viel Schnitte gegen. Ah, du willst eine Frau besiegen, das ist es. Vielleicht auch ein bisschen, ja. Aber wenn das so eine kräftige Frau ist, dann hast du Würstchen da gar keine Chance. Ja gut, aber das... Mit Verlaub. Ja, nee, das ist schon klar. Kevin, okay, also soweit die Vorgeschichte. Ja, genau. Und ja, es ging dann ein paar Wochen ins Land, ein paar Monate. Ja, so viele Monate auch wieder, nicht anderthalb. Mhm. Und dann hatte ich hier ein Meeting gemacht mit ein bisschen was zu trinken und ein paar Leuten und so. Ein Meeting heißt eine Party? Ja, ein Meeting ist die Vorstufe zur Party, sage ich immer gerne. Meeting? Meeting, ja. Lustiges Beisammensein. Lustiges Beisammensein. Mhm. Ja, und dann in der Bierlaune habe ich das dann mal geäußert, dass ich da sowas gerne mal machen will. Und alle, die dabei saßen, ja, nee, ist klar, mach du mal. Also, weil die dachten auch, Bier hat da ein bisschen mit die Rolle gespielt und sowas. Und es war aber auch ein Mädel bei, mit der ich mal in einer Klasse zusammen war. Mhm. Und die rief mich am anderen Tag an. Ach. Und sagte, hör mal, mit gestern hast du das eigentlich ernst gemeint. Und ich war gar nicht mehr bei der Sache irgendwie. Eine hat angebissen. Eine hat angebissen, ja. Und da sage ich, ich wusste erst gar nicht, was sie wollte. Mhm. Und dann meinte sie, ja, so und so hast du gestern erzählt und so. Und also, Kevin, ich möchte mit dir ringen, hat sie gesagt. Ja, nee, aber sie meinte, so direkt auch nur wieder nicht. Aber meinte, meinetwegen, lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Hört sich interessant an. So, und dann? Ja, dann haben wir uns eine Woche drauf getroffen. Wo? Bei mir. Bei dir? Ja. Ja, und dann? Ja, und dann haben wir gerungen. Gerungen? Bei dir im Zimmer? Nee, im Wohnzimmer schon. Im Wohn... Bei mir in der Bude, ja. Ja, das meinte ich ja, im Zimmer. Ja, ja, klar. Also, auf dem Boden? Ja, gut, also dadurch, dass ich vorher, also damals, bevor ich dich angerufen habe, bin ich gerade 2 Monate hier hingezogen. Mhm. Und hatte noch diverse Teppichreste aus der alten Wohnung im Keller. Und damit haben wir dann das Wohnzimmer ausgelegt. Schön ausgelegt. Wie habt ihr euch angezogen? Ja, ich hatte von einem Kumpel eine Judo-Hose geliehen. Mhm. Und ein T-Shirt. Mhm. Ja, und sie hatte eine Radlerhose, so ein Sporttop. Oder so, wie das heißt, weiß ich nicht. Und dann habt ihr angefangen zu ringen. Dann haben wir angefangen zu ringen, ja. Sehr spaßig. Und dann, wer hat gewonnen? Wir haben uns nach 2-2 haben wir uns dann auf Unentschieden geeinigt. Kennst du denn die Regeln überhaupt? Also wir haben die Regel so gemacht, also natürlich kein Schlagen, kein Treten und so weiter. Mhm. Und man muss einfach nur versuchen, den Gegner in den Griff auf dem Boden zu halten, ja, bis er halt aufgibt. Also unentschieden? Ja, genau. War es denn schön? Es war okay, ja. War es genauso, wie du dir das vorgestellt hast, in deinen heißen, kühnen Träumen? In meinen heißen, kühnen Träumen? Es war spaßig, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ihr auch? Du bist aber heute nicht mit der Frau zusammen. Nö, nö. Nee. Und ihr habt dann noch ein bisschen übers Wetter geredet und habt euch dann getrennt? Wir haben danach noch ein Video geguckt. Was für ein Video? Fear and Loathing in Las Vegas. Mhm. Also ein Film, ein normaler Film. Ja, ein stinknormaler Film, genau. Mhm. Also Pizza bestellt, ja, und dann ist er auch irgendwann gefahren. Somit bist du jetzt in dieser Beziehung befriedigt, ne? Oder willst du es nochmal machen? Nee, pass auf, das beste Content. Ach, das wir machen das ja öfter jetzt. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir erweitern den Kreis einfach. Ja. Ja, und dann sind wir ins Internet gegangen und haben da einfach mal so in normalen Chaträumen gefragt, aber da hat uns jeder für bekloppt erklärt. Mhm. Und dann sind wir mal auf diverse Seiten gegangen, keine Pornoseiten oder so. Mhm. Also schon hier so mit so Fitnessseiten gibt es ja speziell und sowas. Ja, und dann haben wir dann auch wirklich Resonanz gekriegt, nur die kommen auch alle von zu weit weg. Die Leute, die da Lust zu hätten. Also es gab noch keinen Gruppenringen? Nee. Noch nicht, nicht aber, in dem Sinne. Aber es haben sich Interessenten gemeldet? Ja. Das liegt jetzt nur in der Entfernung. Wo wohnst du denn? Ich wohne in der Nähe von Köln, eine halbe Stunde von Köln. Halbe Stunde von Köln. Ja. Ist der Großraum Köln ja groß, ne? Ja. Inklusive Ruhrgebiet. Ja, genau. Da müsste doch irgendjemand... Also von hier aus komme ich mit dem Auto... Also im Teil... Ja? Also von hier mit dem Auto in einer Viertelstunde bin ich im Ruhrgebiet, in einer Viertelstunde so Köln, die Ecke, Düsseldorf, Holland ist nicht weit. Also ideal im Prinzip. Das ist eigentlich ideal gelegen. Wenn sich, dürfen sich dann auch Männer melden? Ja, dürfen auch, klar. Und die passen aber nicht alle in dein Wohnzimmer? Ja, na gut, ich meine, wir sind im Moment nur 2. Also wenn es jetzt 4 wären oder 5, reicht auch erstmal aus. Ja, ich dachte, bis 10 ist das echt kein Thema. 10-Mann-Gruppenringen bei Kevin im Bergischen Land? Nee, im Rheinland. Im Rheinland. Ja. Rheinland. Ja, das machen wir jetzt. Wir leiten das ganz einfach weiter an dich. Ja, wenn dich da irgendwas tut, ich weiß nicht, ob da ihr meine Adresse in der Redaktion braucht. Nee, wir haben deine Telefonnummer erstmal. Oder reicht so. Das reicht ja, aus. Ne? Und wir unterstreichen nochmal ganz klar, es ist ein seriöses Angebot. Auf jeden Fall. Ne? Und das soll nicht ausarten in irgendeine Schweinerei. Nein, nein, um Gottes Willen. Bist du ganz strikt klar. Ja, sie auch. Sie auch, ne? Sie auch, ja klar. Hast du eine Freundin? Nö. Hat sie einen Freund? Ja, sogar ein Kind. Und der Freund sagt gar nichts, wenn sie mit dir immer ringt? Also ich weiß nicht wirklich, ob er das weiß. Na, also wenn ich der Freund von diesem Mädchen wäre, ne? Und ich wüsste das... Würde ich mir meinen Teil denken, wenn die da mit Kevin immer ringen würde, würde ich denken, na, Kevin kann mir viel erzählen. Ja, nee, ist... Vielleicht hast du ehrenwerte Vorstellungen, aber vielleicht ist sie ja scharf auf dich. Nee, gar nicht. Nee, also wir kennen uns schon so lange, wir waren damals in einer Klasse. Okay, also ich will es gar nicht zu sehr in diese Ecke drängen. Es gibt auch Leute, die wirklich einfach nur Spaß im Ringen haben. Auf jeden Fall. Und ihr sucht noch ein paar mehr Leute. Wir suchen ein paar mehr Leute, also... Rheinland, Ruhrgebiet, Köln, Bonn, Düsseldorf, sowas, ne? Ja, alles sowas, also auch ein paar Mädels, weil ich denke mal, Männer werden sich genug melden. Wie alt dürfen die Mädels denn sein? Ja, also mir ist es eigentlich egal. 50 auch? Ja, klar. 50, okay. Klar, wenn ich Spaß an der Sache habe. Also Mädels, ihr 50-jährigen Mädels. Auf zum Ringen mit Kevin. Wir leiten das weiter, Kevin. Ja, alles klar. Tschüss. Jo, tschüss. Das sage ich euch jetzt. Ich sage euch nochmal die Faxnummer 0800 5678 110. Und ich begrüße jetzt den Uwe und Uwe ist 39 Jahre alt. Hallo. Ja, Uwe. Ja, hallo Jürgen. Ich grüße dich. Grüße dich auch, hier aus dem tiefen Norden in Hamburg. In Hamburg und ihr könnt uns heute Nacht nicht sehen. Nee, wir können dich nicht sehen. Weil irgendein Spiel singen. Das ist ja schlimm, weil mir geht es eigentlich gar nicht ums Sehen, mir geht es ja eigentlich mehr um... Ums Reden. Ums Reden, um die Probleme, die man so hat. Ja, erzähl, um was geht's? Es geht um meinen Stiefsohn. Mhm. Und zwar, ich bin also... Ich kenne ihn schon, seitdem er ein Jahr alt ist und das Problem ist eigentlich bei ihm, dass er mit Absicht, sage ich jetzt mal ganz knallhart, auf den Abgrund zufährt. Wie alt ist er? Er ist jetzt 18 und das ging mit 17 eigentlich richtig extrem los, also kurz vor seinem 18. Geburtstag. Was ging denn los? Es geht los, dass er also, er plünderte dann, ich sag mal so, er hat Geld von uns geschenkt bekommen, für seinen Führerschein zu machen und er plünderte das Konto mit über 700 Mark und sagt uns eigentlich nicht, wofür er es genommen hat. Wir haben erst auch so an diese Horrorgeschichten wie Drogen gedacht und so, aber das ist es nicht. Es ist einfach nur, dass er, ja, er will sich männlich fühlen, er will sich als Mann fühlen und er muss sich bei seinen Kumpels irgendwie beweisen und er bringt ein Geld durch, das ist also wirklich nicht mehr zu fassen. Also keine Drogengeschichten im Spiel, keine Alkoholexzesse? Ja, also Alkohol schon, also er trinkt schon jetzt und er war auch viel mit Einladungen los. Und der Härtefall ist eigentlich jetzt, dass wir jetzt also festgestellt haben, er ist im Dezember letzten Jahres ist er von zu Hause ausgezogen. Mhm. Also auch so ein bisschen auch mit auf unseren Drängen, sage ich jetzt mal, weil wir gesagt haben, wir können ihm diesen Lebensstil einfach nicht ermöglichen, indem wir für ihn alles tun und machen und wie es auch geht. Und er nutzt das schamlos aus, indem er dann nur Mist baut. Wo wohnt er jetzt? Bitte? Wo wohnt er jetzt? Also er wohnt jetzt, also ich sag jetzt mal, er wohnt jetzt bei uns in Hamburg-Jensfeld. Das ist also Also er hat eine eigene Wohnung, das meine ich. Er hat jetzt eine eigene Wohnung von der Saga. Und das Problem ist, wir haben ihm auch noch einen Start versucht zu ermöglichen, indem wir ihm dann auch noch die Miete einbezahlt haben. Und dann haben wir jetzt im Februar... Also Saga ist eine große Wohnungsbaugesellschaft. Ja. Und dann haben wir jetzt im Februar haben wir dann festgestellt, dass er jetzt ein halbes Jahr vor Ende seine Lehre geschmissen hat. Als was? Als Glaser. Mhm. Und dann, wie gesagt, dann ist er losgegangen, hat das Geld, was wir im Dezember für ihn für den Januar eingezahlt haben, ist er hingegangen, hat es abgehoben, sodass jetzt Januar, Februar, März Mieten nicht bezahlt sind. Mhm. Es stört ihn eigentlich gar nicht. Und das Problem, was er noch hat, er macht für einen Kollegen und für sich, er schließt Handyverträge ab, er telefoniert auf diesen Verträgen, er bezahlt die Rechnung nicht, das Inkassobüro ist, tritt an ihn heran. Also er gerät immer mit in einen Strudel nach unten. Ja, wie du es gerade gesagt hast. Es kann sein, dass er bald obdachlos ist, dass er rausfliegt. Ja. Und dass er wirklich, es kann ja sein, dass er in die Kriminalität abdriftet. Ja. Ne? So könnte es sein. Ist er das einzige Kind von euch? Nein, wir haben also zwei Kinder, beziehungsweise ich habe zwei Kinder aus erster Ehe und meine Frau hat auch noch zwei Kinder. Aber die Tochter lebt bei ihrem Vater und meine Tochter lebt bei ihrer Mutter und wir haben jetzt noch meinen Sohn hier. Mhm. Wer hat denn den engeren Draht zu ihm? Du oder seine Mutter? Gar keiner von uns. Nein. Meine Frau ist natürlich ganz eindeutig, gar keiner hat einen Draht zu ihm. Ja, es ist so. Er stellt sich vor seinem leiblichen Vater, mit dem haben wir eigentlich auch noch ein gutes Verhältnis, und sagt, das, was ich mache, geht dich gar nichts an. Ich bin 18, ich kann machen, was dann ich will. Ist natürlich jetzt direkt, stellt sich die Frage, weil der könnte ja nichts machen. Was will man tun? Ja, das Problem, Jürgen, ist aber das, weißt du, ich meine, ich kenne ja auch meine Frau, und mein Gott, es ist ihr Sohn, und ich habe ihn ja auch als eigen angenommen. Gut, aber mehr als Hilfe, gut, das ist natürlich tragisch, und man sieht, wenn jemand immer mehr in die Gosse schlittert, aber so wie du es gerade geschildert hast, habt ihr ja sehr viel getan und ihm sehr, sehr viele Angebote gemacht. Ja. Und er schlägt alles aus. Er schlägt alles aus und ich kann mich hier hinsetzen, habe ihn gefragt, ich sage, was würdest du denn tun, um dein Leben zu ändern? Ich sage, wie weit wärst du denn bereit? Ich sage, was hältst du denn von, ich sage, und wenn es auch blöd klingt, ich sage, über Kontrolle, ich sage, wenn du mit deinem Geld nicht umgehen kannst, weil er kommt ja auch und sagt, ja, ich weiß, ich kann damit nicht umgehen, aber dann kommt er und hat noch Forderungen, ja, oder er kommt hier zu uns zum Besuch und der Herdefall ist, er kommt zu Besuch und als Dank, sage ich jetzt mal, er kriegt dann hier noch zu essen und alles und als Dank, dann geht er an die Portemonnaies und beklaut uns, ne? Ja, dann müsst ihr das alles unterbinden und vielleicht ganz radikal mit ihm verfahren. Ja. Das heißt, irgendwann zu sagen, okay, wenn du es nicht willst und wenn du keine Hilfe willst, dann ist aber auch Schluss. Dann ja, brauchst das du. Immer so einfach gesagt. Das ist, ja, ich weiß, das ist einfach gesagt, aber vielleicht muss man manchmal jemand auch erstmal sehr tief fallen lassen, damit der kapiert, in was er da hineingeraten ist. So hält er euch doch irgendwie noch ein bisschen zum Narren. Natürlich, Jürgen, das ist es ja, aber mir geht es, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich muss mal so sagen, ich meine, ich habe teilweise ja schon auch damit abgeschlossen, ja. Nur es ist natürlich auch was, unsere Beziehung geht natürlich auch kaputt. Ja? Also weil ich sehe meine Frau, ja, wir sind in den letzten Jahren so schnell alt geworden, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, aber du musst natürlich auch versuchen, der Frau dann klarzumachen, dass durch diese Verhaltensweise, wie ihr sie jetzt bisher praktiziert habt, ihr überhaupt nicht vorankommt. Im Gegenteil, es ist ja alles immer schlimmer geworden. Ja, ja. Und man dann vielleicht wirklich in den sauren Apfel beißen sollte und radikaler auftreten muss. Ja, weil ich weiß jetzt also auch nicht, was passiert, wenn er jetzt, also wie gesagt, wir wissen, er hat jetzt noch bis zum 17. Zeit, die 3 Monate. Dann sitzt der junge Freund erstmal auf der Straße. Ja. Damit er kapiert, was das bedeutet, auf der Straße zu sitzen. Wahrscheinlich macht er sich im Moment gar keine Gedanken und denkt, nee, ich kann ja eh zu den Alten zurück. Nee, macht er auch nicht, aber wir haben ihm das auch schon gesagt. Ich sag, nee, ihr sagt ja immer, ihr handelt ja nicht. Was habt ihr gesagt? Ich habe zu ihm gesagt, ich sag, Björn, ich sag, du kannst nicht zurückkommen. Ich sag, das können wir gar nicht. Aber im Grunde genommen denkt er, wenn ich da vor der Tür stehe, werden sie die Tür doch wieder aufmachen. Ja, ja. Und die Tür sollte eigentlich zubleiben, finde ich. Ja, und ich glaube auch, also das wäre es auch, aber ich denke immer, dass meine Frau da so irgendwie so ein bisschen rein kaputt geht, ne? Ja, das ist natürlich sehr traurig und sehr schlimm, aber manchmal helfen nur harte Methoden. Ja? Er schlägt ja auch jede Hilfe aus. Ich sag, ja, die würde ich nicht annehmen, sagt er dann, ne? Ja, also ich weiß auch nicht, was man da noch machen kann. Ne? Gar nichts. Gar nichts, die Tür zuschlagen. Du kannst wiederkommen, wenn du dich verändert hast. Vorher wollen wir dich nicht wiedersehen. Ich verstehe das nicht. Also weißt du, ich bin 39, ne? Und meine Güte nochmal, ich meine, wir haben viel Mist mitgemacht und alles mögliche. Ich meine, aber was ist denn das heutzutage? Ich verstehe das, ich verstehe die Jugend, in dem Punkt verstehe ich es einfach nicht. Ja, aber so erreichst du ihn nicht mit solchen Sprüchen. Nee, ich weiß. Da machst du noch mehr, da macht er noch mehr dicht als ohnehin schon. Ich glaube, die Radikalmethode, Kur, hilft nur. Steh deiner Frau dabei, ne? Das ist wichtig. Ja, das ist natürlich auch, sie sagt auch, er kommt hier nicht mehr. Aber mein Gott, man weiß doch, das eine, was man sagt, das andere, was man fühlt, ne? Ich habe dir meine Meinung gesagt, Uwe. Hart, aber ich glaube, dass es das Richtige ist. Ja. Alles Gute. Alles klar. Tschüss, Uwe. Ich bedanke mich bei euch. Schönen Gruß nach Hamburg. Ja, danke dir. Tschüss. Ciao. Nicole. Nicole, 24 Jahre alt. Ja, hi. Stimmt, ne? Ja, genau. Dein Thema? Ich bekomme beim normalen Geschlechtsverkehr keinen Orgasmus. Noch nie? Noch nie. Hast du einen Freund? Ein Mann. Ja, ein Mann. Also du hast einen Freund. Ich bin verheiratet mit ihm. Ach so, ein Mann. Ich dachte jetzt, ja. Also du bist verheiratet. Nee, das ist mein Ehemann. Wie lange schon? 3,5 Jahre. Ja. Von insgesamt heute genau 6 Jahren. Wie verstehe ich nicht, von heute? Wir sind 3,5 Jahre verheiratet und insgesamt heute genau 6 Jahre zusammen. Ach so, 6 Jahre zusammen. Mhm. Ja. Mhm. Und du hast, während du mit ihm zusammen bist, noch keinen einzigen Orgasmus gehabt mit ihm? Beim normalen Geschlechtsverkehr nicht, oralen Verkehr. Beim oralen Verkehr, ja. Ja. Mhm. Ja, und das ist jetzt in großen, großen Stress ausgeartet, dass er auch momentan nicht hier wohnt. Mhm. Und ja. Also unsere Ehe da ganz, ganz arg drunter leidet. Zumal ich ihm das auch erst 5 Jahre nach, also 5 Jahre waren wir schon zusammen, da habe ich ihm das erst erzählt. Mhm. Weil ich, ja. Du hast es ihm sonst immer vorgespielt und hast getan, als ob du es bekommen würdest. Ja, genau. Mhm. Klar, wäre ich auch sauer als Mann. Na, sauer war er nicht direkt. Der hat erst mal angefangen zu weinen, als ich ihm das erzählt habe. Mhm. Dann haben wir da ganz lange drüber geredet und er hat dann irgendwann gesagt, er macht sich das jetzt zu einer großen Aufgabe, mir einen richtig schönen Orgasmus zu verschaffen, auf gut Deutsch gesagt. Aber er ist bisher gescheitert. Ja, leider. Und inwiefern ist es jetzt so sehr eskaliert? Ja, er hat halt das Gefühl, er stochert nur rum und ich empfinde da nichts bei. Mhm. Und ich versuche ihm dann immer klar zu machen, ich empfinde da was bei, aber das kommt halt nicht zum Orgasmus. Mhm. Und ja, das glaubt er mir nicht. Mhm. Also wenn er es oral macht, funktioniert es. Mhm. Wenn er es mit der Hand macht, bei dir funktioniert es auch? Nein. Das auch nicht. Mhm. Also es funktioniert nur oral. Ja. Mhm. Wieso ist er jetzt ausgezogen? Ja, weil wir beide uns jetzt erstmal klar werden wollen, ob wir so weiterleben wollen. Mhm. Und gut, da kommen noch viele Kleinigkeiten dazu dann, aber das ist halt unser Hauptproblem. Mhm. Und da haben wir beide dran sehr zu knabbern. Könnt ihr mir vorstellen, dass die letzten Male, wenn ihr miteinander geschlafen habt, das auch alles andere als auch nur annäherungsweise ein Genuss war, sondern Stress auch, ne? Ja klar, mhm. Vor allem ich setze mich unter Druck, weil ich erwarte mhm. dann was und er natürlich auch. Mhm. Mhm. Hattest du denn mal früher, bevor du deinen Mann kennengelernt hast, ein Erlebnis mit einem anderen Mann, der dir einen Orgasmus verschafft hat? Nein. Noch nie, es war auch ganz, ganz früher auch noch niemals. Noch nie im Leben. Mhm. Kannst du dir denn selbst einen Orgasmus beibringen, zufügen? Nee. Das auch nicht? Nee. Aha. Also wie gesagt, nur beim Also wenn er es oral macht. Ne? Ja. Mhm. Das wundert mich auch, dass du selbst nicht kannst. Hast du es schon mal ausprobiert? Ja, sicher. Nicht zu machen? Ja, klar. Das ist. Mhm. Das Problem ist auch, ich habe schon viel gehört, man kann sich da bei Sexualtherapeuten Hilfe mhm. holen. Aber bei uns, wir wohnen hier in Bremen und bei uns gibt es leider keine. Bestimmt. In dem Sinne. Also ich habe. Stimmt. Ich denke auch gerade, Nicole, das ist sicherlich ein sehr gravierendes Problem, das man natürlich jetzt nicht hier schnell in ein paar Minuten am Telefon lösen kann. Wollte ich noch mal fragen, wie an sich, wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Mann? Liebst du ihn? Liebt ihr euch? Ja, sicher. Sehr. Ja. Also du wärst sehr glücklich oder ihr wärt sehr glücklich, wenn dieses Problem gelöst werden könnte. Auf jeden Fall. Ja. Wo wohnt er im Moment? Beim Arbeitskollegen von ihm, die sind auch privat gute Freunde von uns. Aber das ist ja schon sehr drastisch, ne? Wenn er ausgezogen ist, dann ist das ja schon höchste Alarmstufe, ne? Mhm. So, das heißt, da muss doch jetzt was passieren. Und ich glaube, dass ihr das nur schafft, oder du vielleicht nur schaffst, je nachdem, wie ihr das angeht oder wie du das angehst, mit Hilfe eines fachkundigen Menschen, mit Hilfe eines Psychologen, einem vielleicht sogar einem Sexualtherapeuten. Ich bin in Therapie und mein Mann auch. Weiß der Therapeut das? Ja. Und was sagt er? Der kann mir da nicht großartig weiterhelfen, weil er halt kein Sexualtherapeut ist. Hast du ihn denn mal gebeten, dass er dir einen Kontakt knüpft zu einem Sexualtherapeuten, den es mit Sicherheit in Bremen gibt? In dem Sinne gibt es keinen. Ach, das glaube ich nicht. Natürlich also wir haben insgesamt, ich glaube, 4 Therapeuten durch. Mhm. Ja, 4 Stück. Und ich bin bei der ersten, wo wir waren, gleich geblieben, das ist eine Therapeutin. Mhm. Und mein Mann hat schon den dritten jetzt oder vierten. Sogar. Geht ihr auch zusammen in diese Therapie? Nee, momentan noch getrennt, aber wir wollen auch zusammen in eine. Hast du denn jetzt, wenn du dich ja schon therapeutisch in gewisse Fragestellungen begeben hast und auch Erfahrungen gesammelt hast, hast du irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Also, ich kenne mich da ja noch nicht mit aus, aber was für mich eine Möglichkeit wäre, ist halt, dass ich mich nicht genug gehen lasse. Mhm. Aber dann frage ich mich, warum ich noch nie einen bekommen habe, weil... Nee, ich frage mich, warum du dich nicht gehen lässt. Vor allen Dingen bei dem Mann, den du so liebst. Doch, das tue ich ja. Meiner Meinung tue ich das ja. Aber vielleicht nicht genug, um halt dann zum Orgasmus zu kommen. Aber warum lässt du dich nicht genug gehen? Das weiß ich nicht. Mhm. Siehste? Und das muss man eben in Zusammenarbeit mit einem fachkundigen Menschen vielleicht über viele Wochen, Monate rausklamüsern, was da los ist. Also ich kann dir nur anbieten, Nicole, dass du mit meiner Psychologin nochmal sprichst, mit der Petra. Vielleicht kann sie dir doch, ich bin fast sicher, eine zuständige, kompetente Adresse im Großraum Bremen-Hamburg. Könnte Hamburg auch noch sein? Ja gut. Das ist ja nicht so weit auseinander. Das ist kein Problem, ne, das stimmt. Also wir werden mit Sicherheit einen Sexualtherapeuten in Hamburg vor euch finden, da bin ich ganz sicher. Ja. Oder für dich finden. Und dann musst du da hingehen und dann musst du was an dir machen. Aber du bist ja auch willens, was an dir zu machen. Oh, natürlich, ne? Ja. Klar. Nicole, leg bitte auf, die Petra ruft dich gleich nochmal an. Alles klar, danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr, 57 Sekunden, jetzt machen wir Pause. Auf die Sekunde, 1.36 Uhr. Hier ist Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht könnt ihr euch bei mir melden mit jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, wenn ihr mir reden wollt. Telefonnummer 0800 567 8111. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt unser Thema: Ich habe ein Leben zerstört. Morgen Thema der Sendung hier bei Domian: Ich habe ein Leben zerstört. Jetzt ist am Telefon Martina. Stimmt, ne? Hallo. Martina, 24 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ich höre dich ganz schlecht auf einmal. Glaube ich nicht. Hallo, Martina. Hallo. Ich habe einen Tipp für die Hanna, die ganz am Anfang angerufen ja, hat. Ja, mit dem Klopfen. Ja, genau. Ein Tipp sogar. Falls das ihr verstorbener Mann ist, dann wird er nicht loslassen können. Und dann sollte sie ihm in der Wohnung und nicht am Grab, sollte sie ihm ganz doll klar machen, dass es ihr sehr gut geht und dass er in Frieden an einen anderen Ort weiterreisen kann. Mhm. Und weil er hilft ihr nicht, er macht eher Angst. Und ja, also richtig Angst hatte sie ja nicht. Also so wie ich das mitgekriegt habe, war das zwischendurch schon unheimlich. Ja, aber so ganz eindeutig Angst war das nicht. Das hatte ich sie jetzt einmal gefragt auch. Ja, naja, auf jeden Fall sollte sie ihm dann vielleicht klar machen, dass er sie ohne Probleme verlassen kann, dass es ihr gut geht. Falls sie irgendwann den Glauben hat, dass es nicht ihr Mann ist, sondern ein böser Geist, dann hilft ganz laut schreien und mit Glöckchen klingeln. Ist das wahr? Das ist wahr, das haben die Leute im Mittelalter schon so gemacht. Ganz laut schreien und Glöckchen, was für ein Glöckchen? Einfach irgendein kleines? Es gibt doch so diese runden kleinen Glöckchen. Ja, die man so auch, die so, ja, zu Weihnachten. Ja, ja, die genau, die Teile. Und die groß. Kann man sich auch um den Hals hängen, wenn man dauerhaft Angst hat. Ich kenne so ein paar Leute, die machen das jetzt auch noch. Ach. Und hauptsächlich, also den Geist wirklich anschreien. Also ruhig mit Wörtern schimpfen. Mit Schimpfwörtern. Und du blöde Sau. Ja, zum Beispiel, ich wollte jetzt nicht sagen. Das hilft eigentlich ganz gut. Das verschreckt Geister? Das verschreckt Geister, ja. Du bist erfahren in Sachen Poltergeister? Also ich habe sehr, sehr viel darüber gelesen. Ich hatte selber noch keinen, aber ich hatte im Bekanntenkreis schon einige. Wie kommt es denn, dass du dann noch keine angezogen hast, wenn du dich da... Ich weiß es nicht. Hast du immer ein Glöckchen bei dir? Nicht immer. Aber ab und zu, das ist halt so als Schnickschnack. Aber ich denke mal, ich weiß es nicht. Ich bin ganz froh, dass ich noch keinen gehabt habe, weil so toll ist das nicht. Wie, warum sind denn Geister verschreckt, wenn man denen vulgäre menschliche Worte annimmt? Es geht nicht um was Vulgäres, es geht darum, dass man laut schreit. Warum haben die Angst, wenn man laut schreit? Ja, das ist leider nicht so ganz erwiesen. Als Geist könnte man doch völlig abgeklärt sein und denken, ihr blöden Menschen, schreit mal. Also ich weiß nicht, es ist halt aus dem Mittelalter so überliefert, dass die Leute das gegen Geister gemacht haben. Vielleicht haben die sich ja geirrt im Mittelalter. Also ich glaube, die Geister sind viel cooler heutzutage. Ich habe eine Freundin, bei der hat das geklappt. Was ist denn bei der passiert? Bei der sind aus unerfindlichen Gründen diverse Sachen im Zimmer umgefallen, die also wirklich festgestanden haben. Und die sind auch in Richtungen gefallen, in die eigentlich nicht hätten fallen können. In Richtungen? In welche Richtung? Einfach ja, so zum Beispiel ein Kerzenständer mit 10 Kerzen drauf. Und da gibt es ja immer von der Physik her eine Möglichkeit, wie die jetzt fallen können. Und die sind halt irgendwie so umgefallen, das hätte nicht sein können. Dann ist eine Tür auf und zugegangen, wo wirklich keiner war in der Nähe und kein Windzug und gar nichts. Und sie war dann ganz panisch und dann hat ihr halt jemand den Tipp gegeben, wenn das wieder passiert, schrei ganz laut und brüll ganz laut. Und dann hat es aufgehört. Und sie hat geschrien? Sie hat geschrien, verpiss dich, du blöder Geist, und hat das Ding voll angeschrien und Lärm gemacht, und das hat wirklich geholfen. Seitdem hat sie keinen Stress mehr. Seitdem ist Ruhe. Ja. Ja, da sind die vielleicht doch allzu menschlich, diese Geister, ne? Dass man die doch schnell verschrecken kann. Das mag sein, ich weiß es nicht. Glaubst du auch an Engel? Oh, ich glaube an Schutzengel, aber ich bin mir sicher, dass man die nicht sehen kann und nicht mit denen kommunizieren kann. Hast du es auch gestern gesehen in der ARD? Nee, habe ich leider nicht gesehen. Hätte dich wahrscheinlich interessiert, da du ja offensichtlich an solchen Themen interessiert bist, ne? Also ich denke, dass es halt gewisse Kräfte gibt, die auf einen aufpassen und die Hand darüber halten, aber ich glaube, wenn Leute erzählen, sie können mit Engeln kommunizieren, ich will nicht sagen, das gibt's auf keinen Fall, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn du so sehr interessiert bist an all diesen Phänomenen, ja, müsstest du doch darauf brennen, dass du selbst mal sowas erlebst, ne? Ich bin mir da nicht so sicher. Nee? Einerseits würde es mich schon sehr reizen, aber andererseits, glaube ich, könnte mir das auch sehr große Angst machen. Warum interessierst du dich eigentlich so sehr dafür? Das war immer schon so. Also ich habe irgendwie, weiß ich nicht, so Mittelaltergeschichten, das fing an mit Romanen, und dann kam das irgendwann so Hexenverfolgung, und dann kommt man auch irgendwann auf Geister, und weiß nicht, die Bücher habe ich immer schon verschlungen. Also wir haben gelernt, ein Glöckchen hilft. Ja. Vielleicht könnte man auch irgendwas Moderneres nehmen, vielleicht eine Sirene. Ich weiß es nicht. Kann also früher haben die Leute sich halt diese Glöckchen um die Füße gemacht und um den Hals und um die Arme. Und früher hatten die Leute ja auch keine Sirenen. Ja. Vielleicht gab das auch so diese Fußballhupen. Ja, so eine Hupe, ne? Oder vielleicht auch irgendwas Elektrisches. Das kann sein, ich weiß es nicht. Also in der Regel schreien und Lärm machen, das hilft ganz gut. Mhm. Gut, also ich werde mir auf jeden Fall auch schon mal vorsorglich so ein Glöckchen kaufen. Und dann werden meine Nachbarn sich immer wundern, wenn ich nachts schreie und das Glöckchen klingelt. Hast du auch einen Geist? Nee, aber es könnte ja passieren. Ja, gut. Ich glaube, die denken dann bestimmt nicht an Geister, wenn ich schreie und das Glöckchen klingelt. Naja. Mit Sicherheit nicht. Okay, sag ich jetzt nicht. Danke für den Anruf und danke für den Tipp an Hanna. Gern geschehen. Tschüss, Martina. Tschüss. Sascha, 21, guten Morgen. Morgen. So. Ich möchte was zu dem Vater von dem Jungen sagen, aus Hamburg stellen, der damit Geld da so rumwirft. Mhm. Und zwar ist, finde ich also, der Vater soll den Jungen so leben lassen, wie er will. Mhm. Irgendwann wird er schon merken, dass er so nicht weiterleben kann, wie er jetzt so macht. Also im Prinzip unterstützt du meine Auffassung, nämlich ihn fallen lassen. Ja, genau. Mhm. Ich habe das Gleiche gemacht wie der Junge. Mhm. Ich bin auch mit 18 auf die Piste gegangen, was das Zeug hält. Mhm. Habe mit Geld rumgeworfen, mein Sparbuch leergeräumt, also es war wirklich leer. Habe mein Konto bis auf minus 2000 Mark überzogen. Mhm. Dann habe ich mein Auto verkauft, wo ich muss sagen, ich bin mit Alkohol am Steuer gefahren. Mhm. Und es war nicht weit und war auch nicht ganz voll. Auf jeden Fall haben sie den Führerschein weggenommen, dann habe ich mein Auto verkauft, um weit auf die Piste zu gehen. Habe dadurch meine Wohnung verloren, weil ich auch drum und lang meine Miete nicht bezahlt habe und, und. Ja, du lagst auf der Straße, oder? Genau, und dann, gut, meine Eltern kamen dann auf mich zu, wo ich gesagt habe, okay, ich rede mit denen. Die haben mir das also auch so erklärt, dass es also nicht weitergehen kann. Mhm. Und ob ich zufrieden wäre, so wie ich leben würde, habe ich gesagt, nein, bin ich natürlich nicht. Gut, wer ist damit zufrieden? Mhm. Und dann haben wir uns also ausgeredet, bin wieder zu meinen Eltern gegangen. Und ich muss dazu sagen, wenn das nicht passiert wäre, dass ich also so auf der Straße liegen würde, wo ich heute liegen würde. Also, Plädoyer für die Radikalkur. Ja. Man muss erst die Schnauze richtig voll kriegen, um zu kapieren, wie weit unten man ist. Genau, der soll den Jungen fallen lassen. Ich meine, er sagte ja selber, er gibt den ja noch ganz schön Geld für die Mieten. Eben, der war viel zu nachgiebig, glaube ich. Ja, also meine Eltern haben ja den Hahn wirklich zugedreht. Und dass ich also nichts mehr hatte. Mhm. Und ich muss dazu sagen, hätten die das nicht gemacht. Heute bist du dankbar. Ja, heute. Wie ist dein Verhältnis heute zu den Eltern? Super. Wieder besser. Mhm. Also super kann es also nicht gehen. Mhm. Und gut, ich habe jetzt eine Freundin, ich habe eine Tochter von 8 Monaten, habe mein geregeltes Einkommen, wir haben eine Wohnung, ich habe mein Auto wieder, meinen Führerschein wieder. Mhm. Und der Junge soll auf die Straße fallen. Ich würde ihn fallen lassen, eiskalt. Also danke für deinen Anruf, danke für deinen Tipp. Ist, wie gesagt, immer interessant, wenn Leute das bestätigen oder auch so sehen, die selbst sowas hinter sich haben, ne? Ja, ja, klar. Du hast das hinter dir. Ja, ja, logisch. Und ich bin also froh, dass es vorbei ist. Für deine Zukunft, deine Familie, alles Gute. Ja, danke. Sascha, tschüss. Okay, tschüss. 21 Jahre alt und sie heißt Petra. Genau. Hallo Petra, was ist dein Thema? Mein Thema sind Männer. Männer, das ist ein schönes Thema. Ja, total schönes Thema, total klasse. Nee, also wie du weißt, bin ich 21 und ich hatte bisher halt eine feste Beziehung, wo wir beide wahrscheinlich Fehler gemacht haben und ich mit dem Gesicht gebremst habe und Mit dem Gesicht gebremst? Ja, ja, ich bin gut auf die Schnauze gefallen. Ach so. Und habe ich auch noch nie gehört, mit dem Gesicht gebremst. Echt nicht? Nee. Das grassiert hier im Bann ziemlich. Merke ich mir, klingt gut. Und seitdem habe ich halt nur noch Griffe ins Klo. Eine Freundin von mir hat schon gesagt, also so viel Pech wie du kann man gar nicht haben, das müsste bestraft werden. Also keine gute Erfahrung mit Männern die letzten Jahre. Nee, gar nicht. Also ich verlieb mich ziemlich schnell, weil ich habe also... In welchem Typus denn? Das ist ganz unterschiedlich. Bei mir muss ein Mann Mann sein. Ja, kann ich gut verstehen. Also er muss... So, wir stehen da auf denselben Typen, ja. Ja, aber da muss man mit scharfem Blick rangehen. Ja, weil genau. diese nach Mann stinken, sage ich jetzt mal. Nein, ich meine, es ist symbolisch. Also hier richtig, dieses männliche Ausstrahlen. Die sind oftmals auch, haben nicht den besten Charakter. Ja, also so sein Mann soll er auch nicht sein. Also er soll schon denken können und so. Mhm. Also es muss nicht nur ein Stier sein. Nee, den habe ich am Rücken. Wie, du hast den am Rücken? Ja, ich habe das Tattoo am Rücken. Du redest so immer, das ist lustig, immer so zweideutig. Da muss man fragen und dann muss man lachen. Ja, auf jeden Fall. Und na, ich lerne meistens irgendwelche Männer kennen, die haben dann irgendeine Frau zu Hause sitzen oder haben schon eine Freundin und erzählen mir dann, ich wäre dann so eine Wahnsinnsfrau. Mhm. Lernst du die kennen oder machen die dich an? Nee, ich muss die schon ansprechen. Du musst die ansprechen. Ja, weil ich habe einen großen männlichen Freundeskreis. Mhm. Und wenn ich dann mit denen unterwegs bin, irgendwie trauen die Männer sich nicht so. Also du hast auch schon das Image einer starken Frau, einer Powerfrau. Ja, leider. Mhm. Also und glaub, im Grunde genommen würde es dir doch aber auch gut gefallen, könnte ich mir gut vorstellen. Bitte? Ich sage, im Grunde genommen würde es dir doch gut gefallen, wenn die Rollen mal umgekehrt wären. Wenn ein Mann dich richtig mal anbaggern würde. Ja, ne? Ja, die musst du, die kannst du suchen. Ja, aber das kann ich vergessen. Also im Moment habe ich da echt total Pech, weil ich bin halt auch jemand, auch wenn ich nach außen hin nicht so wirke, also ich bin ein sehr taffer Mensch nach außen hin. Ich arbeite sehr viel. Ich mache Gogo, ich habe gestrippt eine Zeit lang und ich bin also auch ansehnlich. Und der Haken ist halt nur, die Männer haben, glaube ich, Angst vor mir. Mhm. Und das Einzige, was das ist das große Problem. Geben, ist Sex. Wie? Das Einzige, was sie sich mir trauen zu geben, ist Sex. Ja, das ist das große Problem von starken Frauen, Petra. Ja. Das sage ich jetzt wirklich, weshalb ich euch lachen muss. Ich habe einen sehr netten Redakteur, der ist Wolfram Spikowski. Aha. Und der schreibt mir gerade hier in den Computer rein, er sei auch Stier. Oh, schön. Vielleicht sollten wir euch mal miteinander bekannt machen. Oh ja. Das ist ein Stier, sage ich dir. Da schnallst du aber ab. Da kannst du nicht mal bis drei zählen. Meinst du? Der legt dich flach und ist trotzdem zärtlich dabei. Oh ja, klar. Das so einer ist das. Das sagen sie alle. Vor allem nein, aber ganz im Ernst, das ist das ganz große Problem von sehr starken Frauen. Weiß ich von zwei in meinem Freundeskreis seit vielen Jahren. Mhm. Tolle, starke Frauen, die sind jetzt in meinem Alter ungefähr. Die immer wie alt bist du denn? 40. Nein, 41. Du bist keine 40. Doch, doch. Natürlich. Nee, du Quatsch. Nein, im Ernst. Du bist 41. Echt alt wie mein Papa, gibt's nicht. Ja, meine Kleine. Oh ja, bitte. Mehr davon, oh ja. Also die sind in meinem Alter und die haben diese Erfahrung immer und immer und immer wieder gemacht, dass sie wirklich, diese Männer, die sind ganz rar gesät, die du suchst. Da kann ich aber ja, weißt du, ich finde sie ja, verstehst du, es gibt echt, also es gibt zwei Männer jetzt in meinem Umkreis und den einen, den finde ich echt Wahnsinn und der hat halt eine Freundin. Mhm. Und die haben jetzt irgendwann Schluss gemacht dieses Wochenende. Und der hat mir halt vorher immer so Mails geschrieben, weißt du, so, ich vermisse dich und ich hab dich lieb. Und ich konnte super mit dem quatschen und so. Und das ist dann ganz böse in der Diskothek aufgeflogen, weil sie dabei war. Mhm. Und irgendwie, wir haben uns dann nur angeschmachtet und keine Ahnung. Da ist also wirklich noch nie irgendwas gelaufen, außer SMS schicken. Und das ist ganz furchtbar. Jetzt habe ich dem seine Nummer gelöscht und will jetzt absolut nichts mehr von ihm wissen. Und der andere, der traut sich halt nicht. Der ist halt jetzt 29 und ich bin halt erst 21. Und er denkt immer so... Du bist so jung. Ja, wahrscheinlich. Ja, du klingst so vom... Ja, ich habe auch schon viel mitgemacht. Deswegen bin ich auch schon so reif. Aber, du siehst wahrscheinlich aus wie süße 17, wirkst aber wie 33. Nee, also ich sehe ganz sicher nicht aus wie süße 17. Ganz sicherlich. Sag mal, dieser eine, wo das da aufgeflogen ist, ne? Ja. Wieso willst du mit dem keinen Kontakt mehr haben? Das kann dir doch egal sein, was da aufgeflogen ist. Nee, weil ich kenne halt auch die Kumpels von dem und so. Ach so. Mh. Und ich will da einfach keinen Stress in diese Clique bringen. Verstehe. Obwohl mir das sehr weh tut. Und er meldet sich bei dir auch nicht mehr? Nee, er traut sich, glaube ich, nicht mehr. Ich habe die letzte SMS, die ich ihm geschrieben habe, dass er mich bitte in Ruhe lassen soll und dass man sich immer zweimal im Leben sieht und wann wäre dann seine Sache. Mh. Und wenn er meint, er müsste sich melden, soll er das tun, aber... Bist wirklich, ich mag das auch so von der Ausstrahlung im Gespräch. Ich bin sicher, dass ganz viele Männer jetzt denken, oh, das ist eine Schafe, eine Schafe. Wieso das denn? Nee, lass mich weiter sagen, das ist eine Schafe. Die haben, die aber letztendlich vor dir Angst hätten, wenn sie dich kennenlernen würden. Ja. Ne? So ist das. Mhm. Mhm. Dabei also, bist du letztlich innen drin auch ganz schwach, ne? Und zart. Ah ja. Letztendlich. Schon, ja. Und würdest dich gerne an die starke Männerbrust anlegen. Oh ja. Oh ja. Muss sie behaart sein, die Männerbrust? Nein. Nee, also es ist eigentlich total egal, wie die Männer aussehen. Die sehen eigentlich immer sehr unterschiedlich aus. Also sehen die nicht nach außen auch immer sehr maskulin aus? Doch, also sie müssen einfach wahnsinnig starke Augen haben. Mhm. Also jetzt der mit seiner Freundin, so wenn er mich angeguckt hat, da bin ich einfach da jetzt für mich echt so wie Butter in der Hand dahin schmelzen sehen. Also ich hätte am liebsten Flecken unter mich gemacht und irgendwie nur so da gestanden und gewabbert und so, bitte, lieber Gott, beam mich hier weg. Weil das ist echt, also ich fand, das hätte man voll gesehen. Also sie war auch mal mit uns weg dann und so und das das war total blöd halt. Der hat sich mit mir unterhalten und ich habe dann nur so darum gebibbert und dachte mir nur so, oh Gott, die knallt hier gleich ein. Die knallt hier gleich ein. Was würdest du da machen? Würdest du zurückknallen? Wenn sie mir eine haut, würde ich durch die Bude boxen. Ich fasse keine Ahnung. Schlagende Frauen. Ja, also ich habe mich mal schlagen lassen, das gibt's nicht mehr. Aber du würdest dich auf jeden Fall wehren. Oh ja. Nicht die eine Backe hinhalten und die andere. Nee, auf keinen Fall. Sag mal, was machst du jetzt im Moment vom Beruf? jetzt mein Hauptberuf oder? Fangen wir damit mal an, ja. Also ich bin tagsüber Zahnarzthelferin. Hey, in Bonn? Ja. Aha. Vielleicht soll ich meinen Zahnarzt wechseln. Ja, komm doch mal zu uns. Also ich bin auch bestimmt ganz nett zu dir. Spritzt du mir den Mund aus? Kommt drauf an. Ja, nee, wenn ich zum ich gehe immer einmal im Jahr zum Zahnarzt. Ja. Und dann sagt der Arzt, es ist alles in Ordnung, worüber ich mich sehr freue. Und dann kommt eine süße Zahnarzthelferin und dann sprüht die mir mit so einem, das ist so ein Zeug. Aus, ja, Airflow. Ja. So macht man die Zähne mit Weiß. Ja, von innen so den Zahnschmelz. Und dann liege ich immer da wie eine Flunder auf dem Stuhl und die Kleine hängt so halb auf mir und das ist, und wir haben es wunderbar miteinander. Ja, das macht Spaß. Doch ja. Also, wenn der richtige Patient da liegt, dann geht das schon mal richtig lustig. Also. Und die riecht immer so gut. Die hat so ein tolles Parfüm. Das ist geil, ne? Ja, das ist so, da musst du sehr drauf achten. Du musst das nie Mundgeruch haben, also als Zahnarzthelferin. Ja, und musst ein gutes Parfüm haben. Ich sehe immer sehr nett auf der Arbeit aus und rieche aus. Bin ich von überzeugt. So, das war der Hauptberuf. Und weiter? Ja, nebenbei dann kellner ich ab und zu. In Bonn? Ja. Mhm. Ich habe eine Zeit lang im Korrekt gekellnert, kennst du das? Nee, ich kenne mich in Bonn nicht so gut aus. Das ist halt so eine Nachtkneipe, also da habe ich bis 4 Uhr morgens gekellnert und dann musste ich um 6 Uhr wieder aufstehen, das war dann sehr angenehm. Und dann, ja, dann habe ich halt eine Zeit lang Go gemacht und... Das ist Dancing, ne? Ja, genau. Und gestrippt habe ich eine Zeit lang. Und machst du im Moment nicht mehr? Nee, weil ich komme mit den Blicken nicht klar. Ach. Ehrlich nicht. Also, wenn da so Männer sitzen, wie du sie gerade beschrieben hast, mit solchen Augen und die gucken dich an. Das ist was anderes, aber dann sitzen da kleine 18-jährige Jungs und packen sich die ganze Zeit in den Schritt und du gehst danach aufs Klo und die rennen dir hinterher und sagen, oh, kann ich ein Autogramm haben? Und wichsen dir am liebsten direkt auf den Bauch und das finde ich total ekelhaft. Ja, also, das ist weniger schön. Da komme ich nicht so mit klar und dann habe ich gesagt, nee Leute, passt mal auf, das muss nicht sein. Aber ich lebe halt, ich bin ein sehr extrovertierter Mensch. Ja. Und ich lebe das dann halt so in Diskotheken aus, wo du dann halt auch so irgendwie mal in den Käfig darfst. Also. Was ist denn dein Traum? Was möchtest du gerne noch machen werden? Was ich werden will? Ja, oder hast du noch... Ich arbeite noch als Reitlehrerin. Also bei Pferden? Ja, ach so, bei Pferden. Und mein Traumberuf ist eigentlich so Reitschulpädagogik mit Kindern. Ach sowas. Und sowas finde ich geil. Ich dachte jetzt, du hättest gesagt, ich will Schauspielerin werden, Tänzer. Nein, um Gottes Willen. Also ich war auch schon im Fernsehen, haha. Nein. Und ja, klar. Wahrscheinlich in irgendeiner täglich-Talkshow. Ja, genau. Ist das wahr? Bei wem? Bei Bärbel Schäfer. Bei Bärbel Schäfer. Ja. Zu welchem Thema? Ich verkaufe meinen kleinen Hund oder was? Nee, für 1 Million Mark. Machos. Was? Ich hasse Machos? Ja. Stimmt doch gar nicht. Ja, also diese Machos hasse ich schon, weil da saß so ein Pimpf halt und das sind so Männer, die haben eine riesengroße Klappe und wenn du die ansprichst, dann ziehen die einfach nur einen Schwanz ein. Ja, die dürfen nicht nur... das sind so Fake-Machos. Ja. Und die fühlen sich dann auch angesprochen, aber echte Männer fühlen sich von sowas doch nicht angesprochen, oder? Peter, dürfen wir denn deine, oder sagen wir, dürfen wir einen Kontakt herstellen, wenn jetzt hier haufenweise Post kommt? Da kommt keine Post. Oh. Schade, dass wir heute nicht im Fernsehen sind. Wieso? Dann, ja, weil uns dann die ganze Bundesrepublik Deutschland empfängt. Jetzt ist es ja nur noch... Ich habe sogar schon mal einen Single-Spot gemacht. Ist das wahr? Ja, ohne Witz. Und, ich könnte mir schon vorstellen, dass eine ganze Menge Resonanz... Da haben nur 6 Mann geschrieben. Ach. 5 davon konnten nicht schreiben. Wir haben echt ohne Witz, also die hatten eine Sorge, ich konnte nichts lesen. Und der 6. davon, der war dann schon 40. Siehst du, schon 40. Ja, wie soll ich das, ich meine, guck mal, also wie soll ich das denn jetzt verstehen? Ich habe dich ja schon mal im Fernsehen gesehen, bei dir weiß ich ja das. Meinst du denn, wir sind alte Leute und haben kein Recht mehr auf Spaß? Hör mal, mein Papa ist der bestaussehendste Mann in ganz Bonn und also der ist auch über 40, der ist 42. Ja, das ist so gut wie gleich, altrig. Ja, nein, also der ist ja schon viel älter als du. Nein, ich bin 41. Echt schon? Ja, 41. Das ist so viel. Also, Peter, du siehst, ich könnte mit dir ewig plaudern. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich kann dir jetzt keinen Rat geben. Ich weiß, dass du bist arm dran. Ja, ich weiß. Das ist so. Das weiß ich. Als der liebe Gott gesagt hat, ihr dürft alle eine Beziehung führen, habe ich, glaube ich, nicht laut genug hier geschrieben. Aber es gibt auch solche Männer und so einen wünsche ich dir. Echt? Vielleicht, ja. Aber wie? Und vielleicht können wir ihn dir vermitteln. Und wenn das gelungen ist, dann werden wir nochmal telefonieren. Das wäre nicht ist total stark. Wir sollten sowieso vielleicht nochmal telefonieren. Oh ja. Wir haben ja deine Telefonnummer. Ja. Du kannst uns zu vielen Themen bestimmt viel erzählen. Ne? Oh ja, bestimmt. Aber leider nicht zu gehacktem in der Badewanne. Nee, aber vielleicht... Oh, eine aufmerksame Zuhörer. Ich merke schon. Also ich sage es mal ganz, ganz keck und frech, auf bald. Ja, oh ja, gerne. Oh ja. Oh ja. Tschüss, Petra. Wie heißt das Lokal, korrekt? Ich? Wie alt ich bin? Nein, wie das Lokal heißt, wo du kellnerst, korrekt? Ja, nee, aber da bin ich jetzt nicht mehr so oft. Der Zahnarzt heißt wie? Nee, der sagt nicht. Das ist mal ganz lustig, also das kann ich eigentlich schon sagen. Nee, das darfst du nicht. Das ist man darf keine Schleichwerbung für Zahnärzte machen. Ja, stimmt, aber der heißt so wie ein Sexshop hier in Bonn. Der heißt wie ein Sexshop? Ja. Das ist total witzig. Aber er ist nicht der Besitzer des Sexshops. Nein, nein, um Gottes Willen. Sonst würde ich, glaube ich, nicht bei ihm arbeiten, sondern lieber unten. Wie wäre das denn als Nebenverdienst? Einfach mal im Sex? Fände ich cool. Ne? Fände ich direkt cool. Ja, bewirb dich doch mal als Frau, hast du auch tolle Chancen wahrscheinlich. Ja, obwohl, aber keine Zeit für. Petra, obwohl du da konfrontiert wirst, glaube ich, mit vielen blöden Leuten auch. Ja, also wenn du siehst, was da rauskommt, daneben ist ja direkt das Bongu und wenn du dann so im Sommer die Leute da mit dem braunen Fäschchen rauskommen siehst und so, ist schon lustig. Obwohl man sich natürlich gerne im Sexshop von einer attraktiven jungen Frau beraten lässt, ne? Also ich würde dann auch mal in den Sexshop kommen. Echt? Also da, du musst natürlich auch gutes Wissen... Du kannst bei mir auch Reitstunden nehmen, das nicht... Gerne. Ich habe ein Pferd, Domian, ist alles kein Problem. Ach so, mit dem Pferd. Ja. Du hast gestern unsere Sendung verfolgt? Gestern? Mhm. Nee, gestern muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich nicht gestern. Siehste, gestern ging's um Pferde. Echt? Jetzt erzähle ich dir aber nicht, um was es ging. Mhm. Jetzt sag nicht um Sex mit Pferden. Ich hoffe, dass es bei dir diese Verbindung nicht gibt, Sex und nee, Pferd. Also nein, absolut nicht. Also ich muss den schon mal sauber machen. Ich habe halt einen Wallach, ne? Mhm. Und dann machst du dann den Schlauch mal sauber, aber... du meinst jetzt sein Geschlechtsteil? Ja, ja, klar. Mhm. Und das ist ja schon lang, also so unterarmlang ist das schon. Ja. Und also, nee, um Gottes Willen, wenn ich das denke, meine Oma sagt immer, wenn es hinten anfängt weh zu tun, sollst du vorne aufhören. Nein, also es war gestern ganz, ganz ernst. Es ging ganz ernst um Pferde, ja. Wie kommt das denn, dieses Hobby Pferde? Ah, ich reite schon seitdem ich 5 Jahre bin. Also durch die Familie, durch das Elternhaus. Ja, ich habe mich eigentlich verlaufen. Also ich komme aus Belgien. Mhm. Und jetzt weiß wahrscheinlich schon jeder, dass ich nicht Petra heiße. Du heißt gar nicht Petra. Ah, jetzt sag mir doch bitte deinen richtigen Namen. Ich dachte schon die ganze Zeit, wie? Romy, R-O-M-Y. Ehrlich? Ja. Romy. Und mich kennen ganz viele in Bonn. Romy aus Bonn. Du bist morgen total berühmt. Ja. Petra passt doch gar nicht zu dir. Romy. Das hat mir, wie heißt er? Dein Regisseur da. Der Jan oder der Wolfram? Weiß ich nicht. Oh, Jan ist auch ein Netter. Jan ist auch ein Netter. Naja, die haben halt gesagt, dann nennen wir dich Petra. Warum wolltest du denn hier anonym auftreten? Du bist doch so eine Mutti. Ich viele Leute kennen. Aber du hast ja keine Geheimnisse jetzt verraten. Nee, Gott sei Dank. Also, ne, du bist hier, kommst rüber als total sympathische Frau aus Bonn, die beim Zahnarzt arbeitet. Komm, hast du denn mit deinem Zahnarzt auch schon mal ein bisschen geflirtet? Nee, der ist 52. Naja, also. Der hat eine Frau und außerdem hat er eine Plaid. Aber gerät man denn nicht in Versuchung als Zahnarzthelferin, wenn da der ein oder andere attraktive Mann auf dem Stuhl liegt? Oh ja, das ist gefährlich. Ja, das glaube ich. Schon, vor allem, du kannst ja nicht flirten. Also wir haben schon 2, 3 Patienten. Also das ist halt in einem Dorf so, wo nur viele ältere Leute halt sind und da sind nicht so viele Junge. Und wenn mal ein Junge reinkommt, dann bist du schon mit deiner Arbeitskollegen gekommen, wenn der denn jetzt reingeht. Also das halte ich wirklich für sehr kompliziert, denke ich, dass es sehr kompliziert ist. Ja, also noch komplizierter stelle ich es mir vor, wenn man Gynäkologe ist. Ja, möchte ich nicht sein. Ja, also war nicht Gynäkologenhelferin. Aber als heterosexueller Mann ist das natürlich, ist ein ganz neues, großes, anderes Thema. Ich mache jetzt Schluss, Peter, die Sendung ist am Ende. Oh ja. Auf bald. Ja. Tschüss. Romy, nicht Petra. Tschüss, Romy. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's. In der Technik, Savas Pavlidis. Morgen heißt unser Thema, ich habe ein Leben zerstört. Macht's gut. Ciao.